Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Siggi. Und wir werden euch heute ein bisschen etwas über Eternal Masters erzählen. Besonders als Draft-Archetyp. Ja, das Set Eternal Masters wird am 10. Juni rauskommen. Es enthält 249 Karten. Und die Idee dahinter war im Endeffekt, Karten für die sogenannten Eternal-Formate zu reprinten. Also nicht nur Legacy und Vintage, sondern auch Commander und Cube. Aber natürlich mit Hauptfokus auf Legacy und Vintage. Und wie das bei den ganzen Sets, die Wizards herausbringt, so der Fall ist, soll man das Ding natürlich auch draften können. Genau, und dazu werden wir euch heute 5 Archetypen vorstellen in den sogenannten Allied Colors. Diese Woche, nächste Woche machen wir dann die anderen Farben, also die restlichen 5. Und genau, wir gehen dann, sollen wir gleich übergehen zu den Archetypen? Ja, können wir eigentlich machen. Viel mehr gibt es zu dem Set nicht zu sagen. Wie gesagt, 249 Karten, kommt am 10. Juni raus. Sind Reprints, sehr viele Reprints, die auch erwartet werden. Einfach damit mehr Karten davon im Umlauf sind, weil ansonsten der Preis einfach enorm hoch ist von einigen Karten. Ja. Genau, aber wir gehen gleich über zu den Archetypen und dann fangen wir gleich mit dem ersten an, nämlich Blau-Weiß Tempo Flyers. Was kann man dazu sagen? Der Name ist eigentlich schon Programm. Ja, also es sind günstige Kreaturen, die man da spielt, die haben auch alle Evasion und bei Flyern, wie wir es ja schon kennen, ist es üblicherweise so, dass sie nicht so wirklich on curve sind. Also sie haben meistens etwas schlechtere Stats für ihre Mana-Kosten. Genau, und genau aus diesem Grund brauchen wir für dieses Deck, was sehr wichtig ist, Removal, Bounce, High Toughness, also Blocker, die uns einfach den Weg frei halten oder praktisch uns einfach sichern, während wir damit was aufbauen. Und das werden wir auch gleich an den Karten sehen. Wir werden gleich zu den wichtigen Karten gehen. Zuallererst natürlich zu den Rares. Nochmal als Erinnerung, wir werden nicht explizit auf Mythics eingehen. In diesem Format gibt es aber auch, es gibt 15 Mythics in diesem Set und in diesem Set sind einige Mythics auch nicht limited tauglich. Also ja. Ein Force of Will ist zwar cool, aber für Limited, also für Draft, absolut nicht geeignet. Das ist wahr. Also wenn man damit einfach angeben will, kann man es gerne machen, aber man wird damit vielleicht nicht unbedingt ein Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, wir gehen nicht unbedingt auf Mythics ein, denn die meisten sind einfach stark. Deswegen brauchen wir sie gar nicht erwähnen. Also fangen wir mit einer Rare an. Die ersten, Serendip Ifrit. Ja, das ist eine 3-Mana, 3-4 Flying. Also im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesagt haben. Der ist nicht unter der Curve, sondern eigentlich relativ weit drüber. Und hat natürlich dementsprechend einen kleinen Drawback, nämlich am Anfang von deiner Upkeep fügt er dir einen Schaden zu. Aber in einem Deck, das relativ aggressiv ist und das auf Tempo spielt, ist dieser eine Schaden eigentlich fast zu vernachlässigen. Und in Turn 3, eine 3-4 mit Fliegend, die tut einfach weh. Oh ja. Also das eine Leben ist für die nächsten Züge zu verkraften, wenn sie überhaupt so lange lebt. Und bis dahin macht die Schaden, auf jeden Fall. Jo. Und wir können ja im Endeffekt recht gut dafür sorgen, dass sie überlebt. Von daher ist das eigentlich immer ein recht safer First Pick, wenn man in diesen Archetyp reingehen will. Als andere Rare haben wir Control Magic. Für 4 Mana, 2 davon blau, es ist eine Aura, wo man eine Kreatur enchantet und die Kreatur, die man enchantet hat, kontrolliert man dann. Also im Grunde genommen einfach, man übernimmt eine Kreatur vom Gegner. Genau. Und ja, genau das will man eben machen, denn man will ja das Feld auch frei halten vom Gegner, falls er irgendwas Dickes drauf hat, was sagen wir mal Reach hat zum Beispiel, dann bringen unsere Fliegenden ja nichts. Deswegen wollen wir uns einfach dagegen absichern und für 4 Mana eine Kreatur komplett übernehmen. Also das ist gut. Also ja, kann man auf jeden Fall machen. Es ist halt im Endeffekt ein richtig starker Tempo-Swing, weil der Gegner verliert eine Kreatur und du selbst kriegst die beste Kreatur vom Gegner dazu. Und selbst wenn sie jetzt, sagen wir, nicht fliegen kann oder kein Reach hat, dann ist das immer noch entweder eine Kreatur, mit der man gut auf dem Boden angreifen oder blocken kann. Und indirekten Removal für den Gegner. Also genau. Er verliert seine Kreatur. Genau. Dann gehen wir gleich zur nächsten Karte. Sprite Noble. Wir haben auch gesagt, das ist so eine Art Lord für Flyer. Also sehr, ja gut, von den Effekten her kann man es auch sehen. Für 3 Mana, 2 davon blau, fliegend 2-2. Andere Kreaturen mit fliegend haben +0, +1. und für Tappen, also man kann diese Karte tappen, andere Kreaturen mit Fliegen kriegen noch plus 1, plus 0. Also im Grunde genommen kann man damit seine Kreaturen um 1-1 buffen. Ja, im Endeffekt genau das, was ein Lord macht. Und das ist halt beispielsweise eine von den Karten, die dann auch den Stat-Nachteil von den Flyern ausgleichen kann. Genau, und sie selber, also für 3 Mana, eine 2-2 fliegend, ist gut. Also ja, kann man auf jeden Fall machen. Ist sogar eine Uncommon, also man kann davon auf jeden Fall auch mehrere ziehen. Denn die können sich ja selber gegenseitig auch buffen. Richtig. Also, ich meine, das kennt man zum Beispiel aus Decks wie Modern Merfolk. Sobald man 2 Lords auf dem Tisch hat, wird's unglaublich schwer für den Gegner noch in irgendeiner Weise durchzukommen. Und das gilt natürlich genauso in diesem Deck. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, davon 2 oder mehr sogar zu kriegen, dann nimmt's auf jeden Fall mit. Genau. Also, wie gesagt, die Karte an sich, selbst wenn ihr ihr spielt mit Fliegenden. Aber selbst wenn ihr gerade keine Fliegenden habt oder nur sie spielen könnt und davon 3 auf dem Feld habt, dann haben sie trotzdem schon 2-5. 2-4. Sie buffen sich ja gegenseitig. Sind es 2-4. Trotzdem halt für 3, 2, 4 fliegend, tappen noch und dann sich gegenseitig buffen. Also warum nicht? Ja, ist einfach solide. Die nächste Karte für dieses Deck ist jetzt nicht so spannend, aber trotzdem eigentlich verdammt gut, nämlich der Warden of Eivor's Isle. Der ist eine 3-Mana, auch wieder eine 2-2 fliegend. Und jetzt kommt aber erst der coole Part, nämlich Kreaturen mit Fliegen, die man selbst castet, kosten 1 Generic Mana weniger. Und das ist eine Common. Also, es ist, abgesehen davon, dass es eine Common ist, für 3 Mana 2-2 fliegend, schon sehr stark ist an sich. Und dann noch der Effekt, also davon, ihr solltet auf keinen Fall davon einen vorbeilassen, außer ihr seht, was absolut abgefahren ist, aber davon eine durchzulassen, bis man 4 Stück hat, oder kann man im Limited, das weiß ich jetzt gar nicht, die Regel, kann man im Limited drüber schießen über die 4er-Regel? Ja, kann man. Oh, ja, dann schreckt nicht davor, davon einfach auch mehr zu nehmen, denn die selber sind fliegend, also am besten Fall castet ihr den nochmal für 1 Mana irgendwann und ja, könnt dann schön ordentlich eure ganzen Viecher rauspumpen. Ja, also der ist schon krass, muss ich sagen. Vor allem mit ein paar von den Karten, die wir jetzt gleich noch sehen werden. Die nächste Karte ist, wie heißt der? Mistral Charger. Eine 2-Mana, 2-1, fliegend. Eins davon weiß. Das ist im Endeffekt schon alles, was sie kann, aber das ist gut genug für dieses Deck. Genau, denn 2-Mana, 2-1, fliegend, klingt jetzt nicht unbedingt spektakulär, aber es ist eine günstige Karte mit Fliegen, genau das wollen wir haben. Die kann später auch etwas dicker werden, eben durch die Lords. Kann man auch für 1 Mana casten, wenn man dann zum Beispiel den Warden of Eivor's Isle hat, wie wir erwähnt haben. Also kann man auf jeden Fall nehmen, muss man nehmen. Ja. Ist eigentlich fast ein Must-Pick für das Deck, weil es eine der wenigen fliegenden Karten dann auch ist. So günstig eben. Ja, absolut. Und das ist eine Karte, die man tatsächlich, glaube ich, relativ früh picken sollte, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch andere Decks, die weiß spielen, 1 oder 2 davon haben wollen. Und machen wir aber mal gleich weiter mit den Vanilla-Kreaturen. Die nächste ist Phantom Monster. Ist eine 4-Mana 3-3 fliegend. Und das war's auch schon wieder. Ja, das war's. Genau, das ist im Grunde genommen dasselbe wie eben der Mistral Charger, nur eben im 4er-Drop-Bereich und eigentlich recht solide. Also für 4 Mana 3-3 fliegend wollen wir haben, auf jeden Fall. Und wie gesagt, durch die Lords und alle möglichen kann sie auch günstiger werden. Ja, da gab es ja auch in, ich glaube, Oath of the Gatewatch war das, eine 5 Mana fliegende 3-3 mit Surge, wo du sie dann für... Ich weiß nicht, wer 3 oder 4 casten. Das war so eine Art Sphinx, glaube ich. Ja, genau, Sphinx of Dwar Isle hieß sie, glaube ich. Ja, genau. Im Endeffekt erfüllt die hier eine ähnliche Funktion, nur dass sie mehr Consistency hat und deswegen statistisch gesehen die meiste Zeit einfach besser sein wird. Vor allem eben, wenn wir sie dann auch noch buffen können mit unseren anderen Kreaturen. Oder sogar günstiger rauskriegen. Ja. Wie wir schon festgestellt haben. Genau, dann machen wir auch gleich weiter. Nächsten Karte, der Soul Catcher. Eine 2-Mana-Karte mit 1-1 fliegend und der Effekt besagt, wenn eine Kreatur mit fliegend stirbt, kann man einen 1-1-Counter auf den Soulcatcher draufpacken. Genau, das also unterstützt unseren Archetypen, tut genau das, was wir wollen. Also wir wollen uns natürlich auch ein bisschen absichern, falls unsere Kreaturen sterben. Absolut. Also falls die anderen Kreaturen sterben. Man kann damit auch ein bisschen lockerer traden, wenn man weiß, okay, ich würde jetzt zwei Fliegende zum Blocken hernehmen, um irgendwas Dickes aufzuhalten oder irgendwie einen Trade zu machen auf dem Feld. Dabei buffe ich aber meinen Soulcatcher. Genau. Also man hat damit auf jeden Fall Advantage gegenüber dem Gegner, das nicht zu vernachlässigen ist. Und da wird es sich auch zweimal überlegen, wie er angreift. Ja, und die Karte hat sogar noch eine ganz andere Dimension, nämlich wenn der Gegner irgendeine Form von Removal hat, dann wird er wahrscheinlich so früh wie möglich den Soulcatcher entfernen wollen und nicht irgendeine von unseren anderen fliegenden Kreaturen. Genau, also das habe ich damit auch natürlich gemeint. Also der Gegner muss sich genau überlegen, was er mit seinem Removal macht, wird aber meistens verlieren einfach nur. Ja. Also wenn er den Soulcatcher raussnappt, dann hat er erstmal nur eine 1-1 Fliegen rausgehauen, im besten Fall. Schlimmsten Fall vielleicht 2-2-3-3. Auf jeden Fall, die anderen sind noch da, sind immer noch eine Bedrohung und das ist ein Uncommon, also davon kann man noch mehr haben. Exakt. Locker. Also, ja. Dann gehen wir mal zu dem Teil von dem Deck über, der unsere ganzen fliegenden Freunde, sage ich mal, beschützen soll. Den Anfang macht hier ein alter, bekannter, eine sehr beliebte Kreatur, Manowar. Eine 3 Mana, eins davon blau, 2-2. Wenn der aufs Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur in die Hand ihres Besitzers zurücktun. Üblicherweise wird das natürlich eine gegnerische Kreatur sein. Genau, denn wir wollen ja, wie gesagt, auch ein bisschen unterstützen durch Removal, also das Feld freihalten vom Gegner. Und die Karte ist perfekt. Also 3 Mana, 2-2, ist jetzt vielleicht nicht der Oberbringer, aber man darf nicht unterschätzen, wie stark so ein einfacher Bounce ist. Mhm. Das sieht man jetzt im jetzigen Standard, auch im Standard, bevor alles rausrotiert ist, also die Fetchländer und so, dass der Reflector Mage erstaunlich stark ist eigentlich. Der ist wahrscheinlich mitunter eine der besten Kreaturen in Standard gerade. Und der kann natürlich jetzt noch ein kleines bisschen mehr als ein Manowar, aber Manowar allein ist auch im Limited schon richtig stark einfach nur. Also es reicht schon allein der Bounce. Also abgesehen davon, dass man einen 2-2-Buddy dann auf dem Feld hat, reicht eigentlich schon fast der Bounce aus. Und eine Sache, die ich an dem insbesondere mag, ist, dass er so vielseitig ist. Also das ist eine Karte, die könnt und solltet ihr wahrscheinlich auch früh picken, denn der geht nicht nur in dieses Deck rein. Ein Bounce-Effekt und dazu noch ein relativ anständiger Body ist was, was die meisten Limited-Decks gut vertragen können. Genau. Da gehen wir auch gleich zur nächsten Karte über. Das ist, wie wir schon erwähnt haben, brauchen wir auch ein bisschen Schutz, dass wir ein bisschen was aufbauen können währenddessen. Und die nächste Karte ist Wall of Omens. Für 2 Mana eine 0-4 Defender, also das ist eine Wall, eine Mauer. Und wenn sie das Spielfeld betritt, zieht man eine Karte. Ja, ist halt einfach gute Value. Allein jetzt so für die Mana-Kosten. Macht, wie du schon gesagt hast, genau was wir wollen, nämlich den Boden freihalten, wenn man so möchte. Und dass sie sich selbst ersetzt durch den Card Draw, ist natürlich noch ein relativ nicer Bonus. Auf jeden Fall. Also man sollte die auf jeden Fall nehmen. Also allein schon, weil wir Mauern brauchen, ist das auf jeden Fall ein safer Pick, wenn die an einem vorbeikommt. Absolut. Und in dieselbe Richtung geht die nächste Karte. Das ist der Coalition Honor Guard. Ist eine 4 Mana 2-4, also von den Stats her eigentlich schon okay, jetzt nicht das Beste. Aber das Wichtige dabei ist seine Fähigkeit. Nämlich, während man Ziele auswählt, wenn man halt einen Spell castet oder eine Ability aktiviert, muss der Gegner immer mindestens einen Flagbearer auswählen, der auf dem Spielfeld ist, wenn es möglich ist. Und Coalition Honor Guard ist natürlich selber ein Flagbearer. Das heißt, der beschützt unsere ganzen anderen Kreaturen vor Removal, Schaden und so weiter. Genau, und vor allem, es geht ja nicht nur um Removal und sowas, sondern auch um seine eigenen Enchantments. Also, wenn er die raushaut, muss er den Flagbearer anvisieren. Und dann wird er natürlich seine Kreaturen nicht damit enchanten, weil natürlich will er damit nicht Flagbearer noch stärker machen. Das ist nice. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Und vor allem Abilities. Also sehr vielseitig. Viele werden diese Karte vielleicht nicht unterschätzen. Also viele werden sehen, wie stark die ist, wenn sie sich das mal genau durchlesen. Deswegen muss man die auch sehr früh rausholen, denn viele andere Decks werden sie auch haben wollen, denn die ist nicht nur für uns gut, denn der Effekt ist einfach saustark. Genau. Also für alles andere auch. Also das wird, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das wahrscheinlich eine der besten weißen Commons in Limited sein wird. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einer Karte, die kennen viele, ist oft reprinted worden, ist eine recht gewöhnliche Karte, Pacifism. Für 2 Mana, Enchant Creature, also ist eine Aura, und die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Ja. Einfach ein solider Denier für alles, was der Gegner drauf hat. Hat mich auch oft genervt, auch in normalen Standard-Spielen oder Kitchen Table Magic, nenne ich das mal, mit Freunden. Wenn ich einfach mit einem sehr starken Deck antrete und die spielen halt einfach mit irgendwas und dann kommt auf einmal ein Pacifism und ich bin einfach nicht darauf eingestellt, dass er sowas spielt im Standard, also im Constructed. Und irgendwie nervt es dann. Ja, und ich will gar nicht wissen, wie sehr das in Limited dann nervt. Es ist halt einfach eine gute Sache. Ich meine, solche, ich sag mal, Sleep-Effekte, weil es ist ja auch so eine Art Sleep-Effekt. Blau macht das über Tappen und dass die Karte nicht enttappt. Weiß macht es halt eben durch, ja, sozusagen Detain. Also nicht angreifen, blocken können. Solche Effekte sind im Limited einfach immer sehr gut. Die sind sowohl in einem Control-Deck gut, weil es halt die gegnerischen Kreaturen nutzlos macht, als auch in einem relativ aggressiven Deck, wie halt diesem hier. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir wollen genau sowas haben. Und dann kommen wir auch zur nächsten Karte und auch zur letzten wichtigen Karte für diesen Archetypen. Faith's Fetters. Ist auch wieder ein Removal, eine Aura für 4 Mana, eins davon weiß. Man darf ein Permanent enchanten. Und wenn die Verzauberung selber ins Spielfeld kommt, kriegt man 4 Leben. Und die Permanent kann nicht attackieren oder blocken. Und die aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Außer es sind Mana-Fähigkeiten, also von Mana-Dorks. Auf jeden Fall eine saustarke Karte. Ja, und die ist halt auch wieder schön vielseitig. Eben sozusagen ein Upgrade zu Pacifism in dem Sinn, dass man eben nicht nur Kreaturen damit denyen kann, sondern auch andere Karten, eben Enchantments oder Artefakte mit guten aktivierten Fähigkeiten, von denen es in diesem Format auch das eine oder andere gibt. Genau, was ich eigentlich noch erwähnen wollte zu Pacifism, was Faith Feathers besser macht, ist auch wenn man eine Kreatur damit praktisch detaint, kann sie immer noch tappen für ihre Effekte. Ja. Mit Pacifism. Kann sie mit Faith Feathers nicht. Und das ist eben auch das Upgrade. Mal abgesehen davon, dass man 4 Life kriegt und 4 Life, warum nicht? Ja. So, zusätzlich noch. Ist ein schöner Bonus. Genau. Wir haben auch noch andere mögliche Karten. Die eine davon ist Mother of Runes. Ja, ist auch wieder eine Rare. 1 Mana, 1/1. Vor allem Legacy-Spiele kennen sie wahrscheinlich nur zu gut. Das Ding kann man tappen, um einer Kreatur, die man kontrolliert, Schutz vor einer Farbe der eigenen Wahl bis zum Ende des Zuges zu geben. Und das ist halt eigentlich mit eine der besten Formen, wie man sich vor Target-Removal schützen kann. Genau. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die Karte schon enchanted ist mit irgendwas Negativem. Sagen wir mal ein Pacifism. Also eine eigene Kreatur ist mit Pacifism schon enchanted worden und dann gibt man ihr Schutz vor Weiß. Wird Pacifism entfernt? Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Also, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich hatte so eine Rules Interaction bis jetzt auch noch nicht. Ich werde das mal nach dem Podcast recherchieren und einfach bei uns noch in den Post reinschreiben, ja, was da die Antwort dazu ist. Denn dann sind sowohl wir als auch ihr am Ende ein bisschen schlauer. Genau, das machen wir so. Genau, was gibt's noch für mögliche Karten für das Set? Eight and a Half Tails ist die nächste. Funktioniert im Endeffekt fast genauso wie Mother of Runes, nur dass man einerseits eine Permanent Schutz vor Weiß geben kann und man kann einen Spell oder eine Permanent weiß werden lassen bis zum Ende des Zuges. Das heißt, man muss zwar ein bisschen mehr Arbeit machen, aber man kann es wiederholen, wenn man viel Mana hat. Und es ist halt auch relativ vielseitig wieder, weil es permanent ist und nicht Creature. Und man muss auch dazu sagen, man kann es natürlich auch für andere Sachen verwenden. Also Target Spell or Permanent becomes white until end of turn kann auch für vieles andere benutzt werden. Nicht nur für das. Ist auf jeden Fall ein guter Effekt. Kann man mitnehmen. Was wir noch haben, ist der Sarah Angel. Recht solide. 5 Mana, 2 davon weiß, 4/4 fliegend und Vigilance. Also erstens auf Deutsch Wachsamkeit. Jo. Ja, also ist ein dicker Buddy für 5 Mana, 4/4 fliegend, auf jeden Fall. Und dann noch Wachsamkeit, also ist ein guter Finisher. Und wenn auch nicht, einfach eine dicke Kreatur auf dem Feld. Genau. Die auf jeden Fall ein bisschen Threat verursacht. Und die letzte Karte, die eine Möglichkeit ist für dieses Deck, ist Wonder. Ich hab da, als ich mir das überlegt habe, lange drüber nachgedacht, ist die wirklich gut in dem Deck? Es ist eine 4 Mana 2/2 fliegend, also schon von den Stats her ordentlich unter der Curve. Und sie sagt aber, solange sie in dem Friedhof ist und wir eine Island kontrollieren, was hoffentlich der Fall sein sollte, dann haben alle Kreaturen, die wir kontrollieren, Flying. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen ja redundant, wenn man möchte, weil die meisten Kreaturen, die wir haben wollen, ja eh schon Flying haben. Aber es gibt halt zum Beispiel eben auch die Mauern, die eben nicht fliegen können. Andere Karten, die wir reinpacken können, die eben nicht fliegend sind. Und man kann damit einfach das komplette Deck abrunden, wenn man es irgendwie schafft, sie einfach, also man kann sie eigentlich fast schon sacrificen an irgendein Viech, dass man sie auf jeden Fall in den Friedhof kriegt. Kann man sich überlegen, wenn die an einem vorbeigeht. Wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt gepickt von den anderen. Ist eine Karte, die ist eher wirklich für uns gemacht. Wenn wir die irgendwann noch durchgehen sehen, kann man sie nehmen, kann sich überlegen, ob es reinpasst. Ja. Aber, also, wenn ihr sie spät seht, sagen wir in den letzten 5 Karten von einem Pack oder so, und es ist nicht viel anderes Gutes drin, dann könnt ihr gerne eine davon mitnehmen, aber early picken solltet ihr die definitiv nicht. Auf keinen Fall. Die dafür, also vor allem nicht in den ersten 2 Boostern. Da müsst ihr erstmal schauen, kriege ich das überhaupt hin mit dem Deck. Und das, was ich auch gelesen habe, was mir auch wirklich auf dem Herzen liegt, wie heißt das auf Englisch? Don't marry a first pick. Also nicht einen first pick. Das heißt, wenn man was Starkes, so also ein paar starke rote Picks als die ersten 3-4 Picks hat, und dann sieht man, okay, irgendwie kommt nichts mehr Rotes oder blau-schwarz wird gerade extrem stark oder was weiß ich, dann geht davon weg. Also geht von Rot weg und spielt dann blau-schwarz oder was weiß ich. Das ist der größte Fehler, den viele machen. Die zwingen sich dann selber, eine Farbe zu spielen, weil das ihre First Picks waren und meinen, sie würden zu viele Karten verlieren. Ja. Dürft aber nicht vergessen, die Decks haben selber nur 40 Karten, davon sind meistens 17 Mana. Also spielt ihr mit 23 Karten und ihr draftet 45. Also ja, deswegen sollte da genug Raum sein, um halt eben wechseln zu können. Und es ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn man, das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, einfach 3 Leute am Tisch hat, die genau dasselbe draften, da wird keiner von den 3 glücklich. Eben, und da kann man, also oft kann man einfach merken, wenn man das Set auch sehr gut kennt und weiß, einige von euch, also wie wir, werden sich einfach ein ganzes Display holen, das Ding cracken und dann sehen ungefähr, wie das alles verteilt ist von den Karten her, und irgendwann wird einem auch auffallen, okay, da fehlen Karten, die eigentlich durchgehen müssten, und die fehlen zu sehr. Also man merkt man einfach, okay, da spielen mehr Leute mit diesen Karten, dann kann man selber auch reagieren darauf. Ja. Also ein guter Drafter reagiert auch einfach drauf. Genau, also das ist einer der wichtigsten Skills beim Drafting, und da haben viele Leute schon drüber geredet, eben über dieses sogenannte Signaling, dass man halt einerseits erkennt, was die Gegner rausnehmen, aber auch andererseits an manchen Stellen einfach picken sollte, was sozusagen von einem erwartet wird, dass man pickt, dass halt jeder andere am Tisch weiß, was ungefähr los ist. Genau. Da ist Eternal Masters, ist mir gerade eingefallen, ein bisschen schlechtes Beispiel für, man holt sich einfach ein Display und crackt ja, es. limitiertes limitiertes Set mit Kosten von 240, 250 Euro. Ja, kann man sich vielleicht mit einem Kumpel zusammen holen, und das ist immer noch sauteuer. Ich glaube, in unserem örtlichen GameStore kostet ein Pack 14 Euro. Also ein einzelnes Pack. Oh, Jesus. Ja, also eine Schande. Eine Schande. Aber ja, was soll man machen? Es ist halt stark limitiert worden von Wizards, eben damit eben nicht doch zu viele Force of Wills rumkursieren. Aber naja, wir schweifen vom Thema ab. Wir gehen einfach gleich weiter. Nee, warte mal. Was? Wir haben nämlich fast eine der wichtigsten Karten in dem ganzen Deck vergessen, und das ist der Squadron Hawk. Wir haben sogar darüber geredet, aber die Karte selbst nie erwähnt. Haben wir sie einfach übersprungen? Ja, 2 Mana, 1-1, fliegend. Und wenn der ins Spielfeld kommt, kann man sein Deck nach bis zu 3 anderen Karten mit dem Namen Squadron Hawk durchsuchen und auf die Hand nehmen. Fertig. Gutes Ding. Absoluter First Pick. Ist sogar eine Common, meine ich. Ja. Also kann man sich davon einfach mehrere holen. Sollte man sich auch mehrere holen. Ja, soll, will, muss, kann. Genau, so. Dann haben wir den ersten Archetypen abgehakt. Jetzt können wir aber zum zweiten, oder? Richtig. Was haben wir denn? Der zweite Archetyp ist Blue-Black und das kann man entweder auf Reanimator oder auf Control spielen. Also man kann versuchen, so den Graveyard zu füllen und dann ein paar Reanimate-Spells zu casten auf dicke Kreaturen. Oder man kann halt eben viel so mit Removal und Discard rangehen. Und die ganzen Flashback-Spells sind in diesem Deck natürlich auch sehr gut. Genau, also die Card Advantage, wie du schon erwähnt hast, ist halt unglaublich stark. Aber wie immer in jedem Control-Deck, man muss sich stabilisieren können. Ja, absolut. Also es ist einfach fatal, wenn man in den ersten Runden sich nicht schützen kann und erstmal ein bisschen braucht, um sich aufzubauen. Vor allem, der Control ist am Anfang natürlich auch nicht stark mit dem wenig Mana. Ist einfach fatal, wenn man nichts machen kann wirklich. Jo. Und dann wird man überrannt am Ende, weil die Zeit einfach einen abhanden kommt. Ja, und Control is Unlimited ja auch immer nicht so leicht zu spielen, weil ein Control-Deck jetzt so grundsätzlich gesehen will ja immer eine Art Gameplan formulieren, üblicherweise mit halt Informationen, die man von seinem Gegner bekommt, durch Karten wie Duress oder Thoughtseize oder ähnliches. Oder einfach, indem man schaut, was der Gegner ausspielt. Und in Limited ist das um einiges schwieriger als in Constructed, wo die Decklisten meistens so grob bekannt sind. Genau, also in einem Standard-Turnier, wenn der Gegner... Ja, keine Ahnung, man weiß sowieso, was für Decks die Gegner spielen durch Decklisten. Es hört auf seine Hand und weiß genau, okay, ich weiß genau, was er jetzt vorhat. Ja. Ist Limited, genau wie du schon gesagt hast, einfach schwieriger. Man schaut auf seine Hand, sieht die Karten, denkt sich, okay, starke Karten oder keine starken Karten und man erkennt einfach keine Kombos meistens. Und ja, bringt einfach auch nicht so viel. Genau. Aber ein Vorteil ist, es sind einfach viele Karten, vor allem in Schwarz, die einfach an sich stark sind. Oh, also ja. Die einfach von sich selber genug Value mitbringen, um sie zu rechtfertigen. Absolut, also Schwarz, wir haben ja jetzt vor dem Podcast auch kurz drüber diskutiert. Meiner Ansicht nach ist Schwarz eine der besten Farben, jetzt so grundsätzlich gesehen, hier in Eternal Masters. Blau ist, könnte stellenweise ein bisschen besser sein, aber hat natürlich auch so seine Vorteile, aber die Karten, die in Schwarz drin sind, haben meistens vor allem für die Kosten sehr starke und effiziente Effekte. Genau. Hat aber auch einen kleinen Nachteil. Diese starken und effizienten Effekte kommen meistens eben doch nicht ganz günstig daher. Dann hat man hat in Schwarz einfach sehr viel Life-Loss. Also man muss genau abwägen, will ich jetzt einfach diesen Schaden fressen, um das rauszukriegen? Oder ist jetzt genau der richtige Moment? Man muss auch natürlich richtig draften, wie schon gesagt, ja. Dass man nicht zu viel Life-Loss draftet, dass man sich nicht in Runde 7 oder 8 einfach selber tötet, weil man sonst nichts machen kann. Genau. Das ist ja nicht die Idee von einem Control-Deck. Genau. Ansonsten, wir können dann gleich weitermachen mit den wichtigen Karten. Ja. Und da fangen wir gleich an mit einer Rare. Entomb. Ja, ist halt im Endeffekt die Rare, die man haben will, wenn man auf Reanimator geht. Nämlich kann man für ein schwarzes Mana Instant Speed seine Library nach einer Karte durchsuchen und die in den Friedhof packen. Also, wie gesagt, für Reanimate-Thema auf jeden Fall das, was wir wollen. Für ein Mana einfach aus dem Friedhof, aus der Bibliothek rausholen, was wir brauchen. Ja, das ist ein absolutes Staple in beispielsweise Legacy Reanimator. Wird da 4-mal gespielt, weil man, wenn man lustig ist, halt einfach hergehen kann, ja, Turn 1 Entomb auf, keine Ahnung, Grisselbrand oder Elish Norn oder so, und dann Turn 2 Reanimate, das Ding kommt aufs Feld und der Gegner weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Genau, also genau dasselbe kann man auch hier machen. Da haben wir dann auch gleich die nächste Karte. Malicious Affliction. Für 2 schwarze Mana. Jetzt muss ich mal näher ran. Das ist ja Wahnsinn hier mit dem kleinen Bildschirm. Jetzt muss ich mal vorlesen. Morbid ist der Effekt. When you cast Malicious Affliction, if a creature died this turn, you may copy Malicious Affliction and may choose a new target for the copy. Und der Effekt ist Destroy Target Non-Black Creature. Also im Endeffekt für 2 Mana zweimal destroyen im besten Fall. Ja, also... Und Instant Speed. Also im Grunde genommen kann man das direkt als Antwort auf, keine Ahnung, einen Block benutzen. Oder was auch immer. Also ja. Wenn der Gegner mit einem Combat Trick kommt, also warum man auch immer Combat Tricks... Gibt es überhaupt Combat Tricks in dem Set? Es gibt so ein paar, aber die meisten von denen sind nicht besonders relevant. Ja, ich habe auch ein paar gesehen. Also die haben mich nicht unbedingt umgehauen. Sind nicht unbedingt limited... Ja. Playable, es ist jetzt nicht so wie Shadows over Innistrad mit den 3 oder 4 verdammt guten Combat Tricks. Ja, aber auf jeden Fall, im besten Fall oder meistens ist das einfach ein doppelter Removal für 2 Mana. Und also, das ist richtig sick. Also wenn man sich vor Augen hält, dass normale Removal meistens 3 Mana kostet, wenn dann bin ich ein bisschen mehr und man kriegt hier einfach für 2 Mana einen doppelten Removal. Mhm. Warum nicht? Und was ja noch nicer ist, ist, dass es nicht mal nur die Morbid Claws hat, sondern ohne Morbid ist es immer noch im Endeffekt ein Doomblade. Stimmt. Mit halt etwas schwierigeren Mana-Kosten, aber ein Doomblade. Ja, für 2 Mana ein Removal. Warum nicht? Und eine Karte, die im schlechtesten Fall ein Doomblade ist, die gehört meiner Meinung nach in eine ganze Menge Decks. Genau, also wenn ihr die seht, rausnehmen. Also es kommt eigentlich fast nichts drum rum. Das ist so ein starker Removal. Egal, was man vorher schon hat oder wenn man ganz am Anfang ist, ich würde sie auf jeden Fall sofort nehmen. Genau. Und wo wir schon bei Removal sind, kommen wir gleich zur nächsten Rare. Das ist Toxic Deluge. Oh ja, das ist eine sehr beliebte Karte, auch in eben den Legacy-Formaten, weil die einfach sau stark ist. Also für 3 Mana ist ein Sorcery. Okay, es hat Sorcery Speed, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Als zusätzliche Kosten zum Casten zahlt man x Leben. Und alle Kreaturen bekommen -x/-x bis zum Ende des Zuges. Ja. Also ein starker, also wirklich ein enorm starker Boardwipe für 3 Mana, den man, also wie soll man sagen? Ja, es ist vor allem das Nice an dem Ding ist ja nicht nur 3 Mana, sondern es ist im Endeffekt so eine Art Build Your Own Boardwipe, wenn man so möchte. Also man kann das Ding anpassen darauf, wie die Kreaturen auf dem Feld gerade ausschauen. Zum Beispiel, wenn man selbst jetzt eine große Kreatur hat und der Gegner, keine Ahnung, eine Menge Tokens oder so, castet das halt für 2 oder 3 Life. Wenn der Gegner einen Haufen große Kreaturen hat, dann castet man es halt mal auch für 5 oder 6 Life. Das Gute ist halt eben, man kann es extrem gut anpassen und es geht um Indestructible rum. Genau, denn es ist eben ein... Also nicht abgesehen davon, dass es ein Sweeper ist, eben ein Boardwipe, ist es ja auch noch, geht es auf die Toughness. Also Zero Toughness zerstört einfach. Ja. Das ist, das umgeht einfach alles. Und dadurch, dass es so flexibel ist, also man kann die auch zum Beispiel taktisch anwenden, sehen, okay, was ist deine dickste Kreatur? 5-5. Zahle ich jetzt 5 Leben? Okay, er hat 3 ungetappte Mana, 3 Karten auf der Hand. Ich zahle mal zur Sicherheit ein bisschen mehr, damit sie halt safe removed wird, wenn er sie irgendwie buffen würde, sagen wir mal. Könnte man machen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr flexibel, die Karte. Ja, die hat einfach eine Menge Game, wenn man so möchte. Dann gehen wir mal weiter zu den Nicht-Rares. Da fangen wir gleich mal an mit 2 Karten, die halt für die Reanimator-Version sehr wichtig sind. Nämlich einmal Victimize. Das ist eine 3-Mana-Sorcery. Kann man 2 Kreaturenkarten in seinem eigenen Friedhof auswählen. Und dann eine Kreatur opfern. Und wenn man das tut, dann bringt man diese beiden Kreaturen, die man ausgewählt hat, getappt aufs Spielfeld zurück. Und also sagen wir mal, man hat ein Tomb, macht es gleich im ersten Zug, haut sich irgendwas Dickes auf den Friedhof und dann spielt man weiter bis Turn 3, hat irgendwas auf dem Feld und holt sich das Dicke dann raus. Also genau diese Kombis sollen wir ja spielen oder wollen wir spielen. Mhm. Und eine Kreatur für 2, auch wenn sie getappt kommen. Also warum nicht? Ja. Also genau, das ist einfach enorm stark. Vor allem halt 2 gute Kreaturen, üblicherweise dann auch noch. Also, beziehungsweise die 2 besten Kreaturen, die man im Friedhof hat. Und das ist nice. Auf jeden Fall. Und die nächste Karte, wie du schon erwähnt hast, auch wichtig ist, Animate Dead. So, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Text. Also ist eine 2-Mana Enchantment und da verzaubert man eine Karte im Friedhof, in der Kreatur. Und wenn Animate Dead aufs Spielfeld kommt, das ist so ein Abfall von den Regeln her, diese Karte. Also wenn sie aufs Spielfeld kommt und wenn sie schon auf dem Spielfeld ist, verliert sie das Enchant Creature Card in the Graveyard und kriegt Enchant Creature put onto the battlefield with Animate Dead. Das ist im Endeffekt einfach nur wichtig für die Regeln, aber jetzt kommt der relevante Teil. Nämlich bringt man die verzauberte Kreatur zurück aufs Spielfeld unter der eigenen Kontrolle, attached halt Animate Dead. Und wenn Animate Dead das Spielfeld verlässt, dann wird die Kreatur gesacrificed und die Kreatur kriegt noch minus 1, minus 0. Also im Endeffekt ein 2-Mana Reanimate. Ja, also gerade sehr viel Text für einen einfachen Effekt. Ja. Der Text ist eigentlich nur dazu da, um die Regeln ganz klar zu definieren, weil das ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass man so mit dem Friedhof spielt. Und da muss man es auch klarstellen. Das ist ja dasselbe wie Madness damals, bevor das reworked wurde für Shadows. Ja. Das war ja, also da gab es selbst Judges vom höchsten Level, die nicht wussten, was jetzt los ist, weil das Ding einfach nicht gescheit mit dem Stack gearbeitet hat. Deswegen ist diese Karte ein bisschen länger vom Text. Ja. Genau. Die nächste gute Karte für dieses Deck ist Deep Analysis. 4 Mana, 2 Karten ziehen. Aber jetzt kommt der coole Part. Flashback. 2 Mana, 3 Leben zahlen. Für nochmal 2 Karten ziehen. Und also abgesehen von dem Pay 3 Life, wo wir schon erwähnt haben, recht viel Life-Loss. Also wir wissen, dass wir uns darauf einstellen müssen. Für insgesamt 5 Mana, 4 Karten ziehen, also mit Flashback, sagen wir mal, ist es auf jeden Fall gut. Und wir wollen ja auch Card Advantage haben. Und was halt noch cool ist mit anderen Karten, die wir gleich noch anführen werden, kann man es halt auch so machen, dass man den Standardmodus für 4 Mana Draw 2 gar nicht braucht. Der ist ein bisschen ineffizient, sondern man kann direkt halt die Karte in den Friedhof kriegen und dann darüber einfach die Flashback-Kosten zahlen und dann für 2 Mana 2 Karten ziehen. Und das ist richtig nice. Oder so rum. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ja. Genau. Dann gehen wir einfach direkt gleich zur nächsten Karte. Urborg Uprising. Das ist für 5 Mana, eins davon schwarz, auch wieder eine Sorcery. Und man darf 2 Kreaturenkarten aus dem Friedhof wieder in die Hand tun und eine Karte ziehen. Ja, also im Endeffekt ein 3-for-1. Also man kann es praktisch auch mit Entomb oder einfach anderen Karten irgendwie... Also fangen wir mal an. Okay, nochmal. Also mit Entomb wäre das in dem Fall zum Beispiel ein, vielleicht ein bisschen teurer, aber ein effizienter Tutor. Ja, auf jeden Fall. Man haut sich eine bestimmte Karte in den Friedhof und holt sie sich einfach wieder aus dem Friedhof zurück. Und man zieht noch eine Karte. Also im Grunde genommen ersetzt sie sich wiederum selber. Und für die Mana-Kosten kann man das auf jeden Fall machen. Genau, das ist halt eben die Card Advantage, von der wir gesprochen haben. Ist halt ein relativ teurer Spell, aber in einem Control-Deck macht es ja nicht so viel aus. Und das ist halt eben so eine Karte, die garantiert, dass wir deutlich mehr Gas als der Gegner haben im Late-Game. Auf jeden Fall. Würde man sagen, machen wir gleich mit der nächsten Karte weiter. Jo, das ist der Merfolk Looter. Ist eine 2-Mana 1-1 Merfolk und man kann sie tappen, um ja looten zu gehen. Also zieh eine Karte, dann wirf eine Karte ab. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, sowas wie Deep Analysis kann man auch nur mit Flashback spielen und da kommt eben der Merfolk Looter ins Spiel. Genau, man tappt sie einfach, zieht eine Karte, schmeißt Deep Analysis raus, castet Deep Analysis und hat einfach mal für, ja, die 2 Mana 2 Karten gezogen. Ja, einfach gute Value, gute Card Advantage mal wieder. Auf jeden Fall. Dann die nächste Karte, der Giant Tortoise. Das ist eine Karte, da muss ich dazu sagen, die könnte man auch in einem Deck von vorhin benutzen, also Blau-Weiß Flyers, als so indirekte Mauer. Das ist eine Kreatur, 2 Mana, eins davon blau, 1-1. Jetzt kommt aber der Clou, solange diese Karte ungetappt ist, bekommt sie plus 0, plus 3. Im Endeffekt ist das eine 2-Mana 1-4 Karte, wovon es viel zu wenig gibt. Also die meisten Kreaturen für 2 Mana, die defensiv sind, haben 1-3 und die sind einfach perfekt. Ja, denn wie heißt es so schön, stirbt an Lightning Bolt. Und das ist bei der nicht der Fall, was einer der Gründe ist, warum sie so gut ist. Auf jeden Fall. Und wie schon erwähnt, wir wollen uns ja absichern, sehr früh. Und für 2 Mana 1-4 und das ist auch eine Common. Also man kann davon auch mal mehrere reinpacken und sich das Board State ein bisschen sichern. Ja, also die ist einfach grundsolide. Und als nächstes haben wir dann noch eine von diesen, ja, ich nenne es mal Recursion-Karten. Nämlich den Gravedigger. Ist eine 4-Mana 2-2 und wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Ja, also im Grunde genommen genau das wiederum, das, was wir wollen. Wir wollen einfach reanimaten. Also wenn wir Reanimate spielen, muss dazu sagen, man soll es vielleicht nicht unbedingt mischen, Reanimate und Control. Also nicht so 50-50, sage ich ja. mal, sondern sich schon auf ein Thema konzentrieren. Vielleicht sogar nur ein Thema spielen überhaupt, wenn man so draftet. In dem Fall, wie gesagt, eine auf jeden Fall für ein Reanimate-Thema gute Karte. Jo. Als nächstes haben wir dann wieder ein bisschen Removal, nämlich den Necrotal. 4 Mana, 2 davon schwarz, eine 2-1 First Strike. Und wenn der aufs Spielfeld kommt, darf man eine Target Non-Artifact Non-Black Creature zerstören. Und die kann auch nicht regeneriert werden. Also, ja, für 4 Mana, 2-1 First Strike, klingt erstmal doof, aber dadurch, dass man eben noch den Removal bekommt, sehr guter Value, auf jeden Fall. Jo. Vor allem, was halt bei der ganz nett ist, ist, dass wenn man die mal im Friedhof hat, kann man die als Removal-Spell zusammen mit den ganzen Reanimator-Sachen benutzen. Auf jeden Fall, weil es ist ein Enters the Battlefield-Effekt. Und ja, man kann die praktisch einfach immer wieder reinholen, immer wieder ein bisschen was removen. Genau. Warum nicht? Also die hilft halt dabei sozusagen so ein bisschen eine Toolbox aufzubauen, wenn man so möchte. Und wo wir schon bei Toolbox sind, haben wir da auch noch eine ganz andere relativ wichtige Karte, nämlich für ein Mana, ein schwarzes, Tragic Slip, ein All-Star aus Innistrad, besagt, Target Creature gets -1/-1 until end of turn, aber hat auch noch Morbid. Und Morbid besagt hier, dass diese Kreatur stattdessen -13/-13 bekommt. Wenn eine Kreatur diesen Zug gestorben ist. Und für ein Mana ein absolut starkes Removal mit Minus, also damit kriegt man sogar, Emrakul nicht. Was hat Emrakul? Doch. 15-15. Okay, der ist den nicht, aber seine ganzen anderen Freunde. Ja, also seine ganzen anderen Kumpels können dann schon mal das Zeitlimit segnen, denn dann, die können von mir aus indestructible sein. -13/-13. Ja. Tschüss. Einfach wurscht. Also, und dann noch Instant Speed. Also, dass die Karte eine Common ist schon eigentlich gestört. Ja. Die war auch damals in Innistrad einfach richtig krass. Und die war sogar so gut, dass ich mir für eine Weile überlegt hatte, sie in ein Modern-Deck, an dem ich gearbeitet habe, reinzubauen. Aber hat's dann leider letztendlich doch nicht geschafft. Ist die Karte teuer? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, also, naja. Aber auf jeden Fall absolut gestört. Also wenn ihr die seht, ich weiß nicht, ob da überhaupt welche durchgehen, sofort nehmen. Die ist nice einfach nur. Total gestört. Also was soll ich dazu noch sagen? Jo. Dazu sage ich einfach nur nächste Karte. Ja. Beziehungsweise nächste Karten. Ja, genau. Denn dadurch, dass wir auch Control spielen können und wenn wir Control spielen wollen, müssen wir natürlich auf Counterspells setzen. Das ist ja eigentlich so, sagen wir mal, unsere Butter zum Brot. Mhm. Sehr wichtig, denn wir wollen, wie gesagt, den Gegner kontrollieren. Das ist ja ein Control-Deck. Und wir spielen Blau-Schwarz und da gibt's eine Common, dass die reprinted wurde. Counterspell. Einfach, ja, die Karte heißt einfach nur Counterspell. Für 2 blaue Mana, Counter-Target-Spell. Der Name ist Programm. Ja, also für 2 Mana ein Counter-Target-Spell mit Instant Speed. Also das ist wahrscheinlich eine der stärksten. Instant Speed muss ja sein für Counterspells. Entschuldigung, ja, total gescheit. Tut mir leid. Aber trotzdem. Für 2 Mana, Counter-Target-Spell, ein Common. Ist gesund? Ist gesund. dass die reprinted wurde und, wie soll man sagen, also in Pauper ist das einfach eine Must-Have-Karte, wenn man in dem Format spielt, weil es einfach eine der stärksten Commons ist. Also, unter anderem. Ja, ich meine, Counter-Spell ist Counter-Spell ist Counter-Spell. So kann man es eigentlich sagen. Und viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Die anderen Karten, die noch gut sind in halt dem eher controlligeren Aspekt von diesem Deck, sind zum Beispiel Hymn to Turok, was für 2 schwarze Mana sagt, dass der Gegner 2 Karten at random abwerfen muss. Und ja, ich meine, Discard, haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, ist immer gut, damit man eben die ganzen ja wichtigen Karten aus den Händen der Gegner rausnehmen kann. Genau, also da gibt's zum Beispiel auch Duress. Auch im Schwarz, für ein schwarzes kann man einen Non-Creature-Card aus der Hand des Gegners rauswerfen und man schaut sich die Karte, die Hand natürlich an, was auch gut ist. Im Limited vielleicht nicht unbedingt der Vorteil, aber auch nicht schlecht, wenn man weiß, auf was man sich einstellen muss, ja, die nächsten Runden. Und genau auf sowas wollen wir halt spielen, wenn wir Control spielen. Ja. Und die letzten Karten, die wichtig sind, ist auch wieder eine Gruppe von Karten. Da ist Night's Whisper eigentlich relativ beispielhaft. Also zwei Mana in Schwarz. Man zieht zwei Karten und verliert zwei Life. Einfach mal wieder effizienter Card Draw einfach. Wie man es in einem Control-Deck haben will. Genau. Und wie schon gesagt, wenn man das Deck jetzt mal oder den Archetyp mal einfach zusammenfasst, die zwei Grundthemen sind, wie wir schon die ganze Zeit einfach schon sagen, Reanimator oder Control und oder Control, sagen wir mal. Ist einfach recht flexibel. Man kann es nämlich auch einfach komplett auf Control gehen oder einfach nur auf Reanimate. Da gibt es zum Beispiel gute Reanimate-Targets sind Inkwell, Leviathan. Jo, das ist eine blaue Rare für 9 Mana. Also nichts, was man wahrscheinlich tatsächlich casten wird. Ist eine 7-11 mit Island Walk und Trample. Und sie hat auch noch Shroud. Also wenn das Ding auf dem Spielfeld ist, dann bleibt es da auch wahrscheinlich. Und selbst mit Toxic Deluge will man das Ding, glaube ich, nicht entfernen. Ja, also vielleicht mit einem Tragic Slip. aber das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Tragic Slip geht ja nicht. Wegen? Shroud. Ach ja. Ja. Tja, nee, dann wird diese Karte wahrscheinlich das Spielfeld nicht verlassen. Ja, also die ist eins der Top-Reanimate-Targets überhaupt. Und eine andere, die ganz nett ist, aber nicht so extrem, ist Visara the Dreadful. 6 Mana, 3 davon schwarz. Eine 5-5 fliegend, die man tappen kann, um eine Kreatur zu zerstören. Also in jeder Runde ein Removal umsonst sozusagen. Sie kann auch nicht regenerieren. Also es ist auf jeden Fall ein sicherer Removal fast schon. Und ja, wie du schon gesagt hast, man wird die wahrscheinlich selten einfach so trocken casten wollen, weil die einfach 3 schwarze Mana fest braucht. Jo. Genau. Dann haben wir noch als anderen den Phyrexian Ingester. Der wurde, muss man dazu sagen, downgraded. Das war mal eine Rare. Jetzt ist ja eine Uncommon. Das ist für 7 Mana, also wieder, die werden wir wahrscheinlich selten so casten wollen, weil einfach viel zu teuer ist. Kommt mit 3-3 ins Spiel, aber jetzt kommt's. Sie hat Imprint und wenn es das Spielfeld betritt, kann man ein Target Non-Token Creature exilen, also auch die vom Gegner natürlich. Man will eigentlich die vom Gegner exilen. Ja, absolut. Und dann bekommt der plus X plus Y, also heißt X ist die Stärke, also Power und Y ist die Toughness. Also sie frisst praktisch die Kreatur und kriegt ihre Stats noch drauf. Das, ja, das ist genau, was sie macht. Und das ist halt auch wieder ein Removal-Target für die Reanimate-Spells, ähnlich wie der Necrotal. Genau, und ja, ist auch ein dicker Buddy, kann zu einem dicken Buddy werden, ist ein direkter Removal, oder ist eigentlich fast ein direkter Removal. Genau, was wir auch noch aufgeschrieben haben, gibt auch noch Off-Color-Karten, wie den Rorik's Bladewing. Ja, halt im Endeffekt, nachdem, wenn ihr da wirklich auf Reanimator geht, könnt ihr auch Karten in anderen Farben picken, halt zum Beispiel Rot oder Grün oder so, wenn's starke Kreaturen sind, weil ihr ja nicht vorhabt, die Karten tatsächlich zu casten, sondern ihr wollt sie nur in den Friedhof kriegen, halt mit Merfolk Looter oder irgendwas anderem und sie dann aus dem Friedhof mit anderen Karten holen. Und genau, da eben Rorik's Bladewing, wie du schon gesagt hast, Flying Haste 6-5, das Ding schlägt halt einfach zu wie noch was und es gibt auch noch ein paar andere. Genau, aber wir werden auf jeden Fall noch die Spoiler posten, dass ihr euch einfach das ganze Set selber anschauen könnt und dann werdet ihr auch sehen, was wir damit meinen, also was es auch noch für dicke Kreaturen gibt. Jo. Genau, oh, jetzt haben wir aber ziemlich lange über das den einen Archetypen geredet. Ist ja auch nice. Ja, ist auch schöne Kombination. Die nächste ist ein bisschen einfacher, da werden wir wahrscheinlich nicht so viel Zeit dafür brauchen. Schwarz-Rot Agro-Tokens spielt mit Sacrifice, also viel mit Sacrifice, mit Tokens und hat übel aggressives Removal. Und was einfach das A und O ist bei diesem Deck, ihr müsst aggressiv spielen. Absolut. Also ihr habt keine andere Wahl, als mit diesem Deck aggressiv spielen zu müssen, weil ansonsten werdet ihr outraced und das war's dann für euch. Genau. Aber dadurch kann man auch schlechtere Trades eingehen, eben durch diese Sacrifice-Outlets. Jo. Also das Deck spielt jetzt mal so generell gesagt eben mit vielen Sachen, die Tokens machen, üblicherweise 1-1er, und hat dann aber Karten, die Boni bringen, wenn man Kreaturen opfert. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, eine sehr wichtige Karte, wie du schon erwähnt hast, wir wollen nämlich Tokens erzeugen, ist eine rote Siege Gang Commander. Für 5 Mana eine 2-2, die Stats sind nicht unbedingt überwältigend, aber der Effekt, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man 3 1-1 Goblin Tokens. Also im Grunde genommen 5 Mana, 5-5 kriegt man aufs Feld. ist solide. Und jetzt noch der Effekt, der zusätzliche. Für 2 Mana, 1 davon rot und einen Goblin eben opfern, kann man 2 Schaden an einer Kreatur oder Spieler verursachen. Ja. Also den Goblin praktisch ins Gesicht schleudern. Genau. Was so gerne macht mit Goblins. Und das sollte im Endeffekt der Finisher sein in diesem Deck. Also höher als 5 Mana will man auf keinen Fall gehen. Genau. Das war's auch schon mit den Rares, also mit den wichtigen Rares, sage ich mal. Ja. Ging gleich zur nächsten Karte weiter, der Blood Artist. Für 2 Mana, 1 davon schwarz, ein Vampir, 0-1. Und immer wenn der Artist oder eine andere Kreatur stirbt, verliert der Spieler, also ein Spieler, ein Leben und man bekommt ein Leben. Ja. Heißt halt, im Endeffekt ist es einfach ein Drain 1, immer wenn eine Kreatur stirbt. Dadurch, dass wir Sacrifice Outlets haben, können ziemlich viele Kreaturen sterben. Blood Artist ist eine Ankommen in diesem Set, also können wir gut vielleicht sogar 2 oder 3 von den Burschen mitnehmen. Und was so ein Drain-Effekt machen kann, haben wir auch schon in Standard sehr gut gesehen mit dem Zulaport Cutthroat. Oh ja, die Zulaport Cutthroat Combo, also allein schon der ist schon gefährlich genug. Aber dann gibt's ja noch, glaube diese eine Infinite-Combo mit Brood Tyrant und so weiter. Also ja. Man kann sehr viel damit spielen. Und wir haben auch, glaube ich, in einem Cast mal erwähnt, Life ist im Limited wesentlich wichtiger als im Standard. Ja, absolut. Und ein Life-Drain, jedes Mal, wenn das stirbt, und wir werden das ziemlich oft triggern, ist einfach gut. Genau. Und ich meine, das Ding macht halt eben auch in irgendeiner Weise unsere schlechten Trades wieder besser. Weil dann ist halt die 1-1, die stirbt, nicht nur eine 1-1, die stirbt, sondern eine 1-1, die noch ein 1 Drain, wenn sie stirbt. Genau. Dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Karte. Der Carrion Feeder. Für 1 schwarzes Mana, ein 1-1. Carrion Feeder can't block, ist uns aber recht egal. Wir wollen eigentlich aggressiv spielen. Jo. Und sein Effekt ist, man darf eine Kreatur opfern, also immer wann man will. Kann es oft so oft machen, wie man will. Und dann kriegt er einen 1-1-Counter. Ja. Und das ist recht stark. Also wie du schon gesagt hast, dadurch, dass wir einfach fast immer Boni kriegen, wenn wir was opfern, kriegen wir einfach den vollen Value dabei raus. Absolut. Also der macht, was wir wollen. Der pumpt sich selbst, kriegt Value daraus, dass Kreaturen sterben oder sterben werden. Und kann auch mal relativ groß werden. Also das ist eine der wenigen Karten in diesem Deck, die einen theoretisch auch noch ins Mid-to-Late-Game tragen kann. Auf jeden Fall. Und es ist eine Common. Also man sollte auf jeden Fall in Erwägung ziehen, ein bisschen mehr davon ins Deck zu packen. Definitiv. Die nächste Karte, die extrem wichtig ist für dieses Deck, ist der Mog War Marshal. Der ist eine 2-Mana 1-1, hat auch noch Echo für 2 Mana. Und wenn der aufs Spielfeld kommt oder stirbt, packt man noch einen 1-1 roten Goblin aufs Spielfeld. Also im Endeffekt, wenn wir den richtig nutzen, zum Beispiel eben mit dem Carrion Feeder, dann haut man ihn aufs Feld, kriegt eine Kreatur, also eine 1-1 Token, opfert ihn gleich, muss dadurch die Echo-Kosten natürlich nicht bezahlen, weil er weg ist, und kriegt nochmal eben den Token und pumpt dabei noch den Carrion Feeder im besten Fall. Genau. Plus, wenn man das noch kombiniert, dann gibt's noch einen Life Drain und so weiter. Also ihr seht, das mit dem Sacrificen ist in diesen Archetypen besonders stark. Oh ja. Es ist halt, und der alleine ist halt einfach nice, weil 2 Mana ist günstig und er gibt einem insgesamt 3 Kreaturen. Also all around einfach gute Value. Und wo wir schon bei Karten sind, die Tokens generieren, da gibt's auch den Beetleback Chief. 4 Mana, 2 davon rot. Wenn der aufs Spielfeld kommt, kriegt man 2 rote 1-1 Goblins. Also man kann eigentlich fast sagen, das ist ein Goblin-Archetyp. Das ist ein Goblin-Tribal fast schon. Schon ein bisschen. Und dadurch, dass wir die ganze Zeit, also unsere Tokens sind meiste Zeit, ich glaube, es sind eigentlich immer nur Goblins, die wir da erzeugen, zum Beispiel mit dem, eben mit der Rare, dem Siege Gang Commander, einfach mal ein paar mehr Goblins ins Gesicht schleudern. Jo. Nicht nur die 3, die er mitbringt. Und das ist gut. Das ist, was wir wollen. Genau, also man kann praktisch auch, nehmen wir mal als Taktik, man will den Gegner gar nicht überrennen mit seinen Tokens, will man auch gar nicht, man benutzt die Tokens einfach anders als Kanonenfutter. Und der Gegner schafft es einfach nicht, diese Tokens loszuwerden. Sagen wir mal, er hat noch 8 Leben und man pumpt die ganze Zeit Tokens raus. Er kann sie zwar blocken, weil er ein Boardstate hat, aber der Siege Gang Commander schleudert sie ihm einfach direkt ins Gesicht. Ja, und dann ist der Gegner wahrscheinlich auch ein bisschen traurig. Ja, ein bisschen traurig. Dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Karte, die Torrent of Souls. Ja, ich habe zwar eigentlich gesagt, dass wir keine 5-Mana-Karten mehr wollen in diesem Deck, aber das ist die Ausnahme und die einzige Ausnahme. Denn die besagt, für 5 Mana, wenn man schwarzes Mana ausgibt, um sie zu casten, kann man bis zu eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof aufs Spiel zurückbringen. Wenn man rotes Mana dafür ausgibt, dann kriegen die Kreaturen, die man kontrolliert, +2/+0 und Haste bis zum Ende des Zuges. Natürlich, wenn man beide Farben ausgibt, darf man beides machen. Und das ist enorm stark. Also das kann ein Game-Finisher sein im besten Fall. Absolut. Oder sollte als Game-Finisher benutzt werden für die Kosten. Ja. Und ich meine, fast jede von unseren Kreaturen macht Tokens. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine gewisse Menge an Tokens auf dem Spielfeld haben, wenn das Ding kommt. Das heißt, was wir machen können, ist zum Beispiel, wir haben Tokens auf dem Feld, wir casten das, holen irgendwie, keine Ahnung, nochmal den Siege Gang Commander oder so wieder, der gibt uns dann nochmal Tokens, wir buffen alles, gehen mit allem rein und alles, was geblockt und oder sterben würde, sacrificen wir einfach, am besten noch mit einem Blood Artist auf dem Feld und dann kommen unglaubliche Mengen an Schaden durch. Und ja, also in dem Fall kann der Gegner eigentlich gleich aufgeben. Also wahrscheinlich wird er auch gar nicht mehr sagen, so, ja, rechne das mal aus, ob das reicht, sondern soll einfach sagen, okay, ja, das reicht schon. Um Warcraft zu zitieren, das war's, ich bin tot. Ja, genau, wo waren wir stehen geblieben? Bei, ach Gott. Bei dem Phyrexian Rager, der kommt jetzt als nächstes. Ah ja. Ist eine 3-Mana 2-2, wenn der aufs Spielfeld kommt, zieht man eine Karte und verliert ein Life. Die mag jetzt so ein bisschen kontraintuitiv zu dem, was dieses Deck machen will, erscheinen. Aber wir wollen ja auch nicht kein Gas mehr haben. Denn so, genau, wir wollen ja Card Advantage auch haben, einfach vom Gegner. Also Card Advantage ist immer gut. Card Advantage ist nie schlecht. Und die bringt uns das einfach, ist für 3 Mana 2-2 einfach auch solide einfach für die Kosten. Und das eine Leben, was man dabei verliert, das kann man auch vernachlässigen. Das sollte, wenn das einem Deck wurscht sein kann, dann hoffentlich dem hier. Ja, genau. Gleich nächste Karte, auch wieder Tragic Slip, haben wir vorhin schon erwähnt, wir wissen, was sie tut. Einfach ein tragischer Sturz. Ja, also wir haben ja gesagt, aggressives Removal, das ist aggressives Removal. Vor allem in einem Deck, in dem man selbst dann auch noch kontrollieren kann, wann und ob was stirbt. Ja, also im besten Fall sacrificed man einfach eine Kreatur vom Gegner, also lässt sie, tötet man sie damit. Und wenn man es gerade einfach selber braucht, für das eine Mana irgendwas selber opfern, weil man irgendwas durchkriegen will, ja. Einfach dann decent. Nächste Karte, da haben wir ein bisschen diskutiert, Seismic Stomp. Für 2 Mana, Kreaturen ohne Fliegen können nicht blocken in diesem Zug. Das kennen vielleicht viele aus momentan aus Shadows of Innistrad. Das ist dasselbe wie Magmatic Chasm. Macht dasselbe. Muss man sich überlegen. Also, wie soll man sagen? Spielt man jetzt gegen, sagen wir mal, man spielt gegen eben das erste Deck mit den Flyern, bringt diese Karte gar nichts. Ja, also, die kann man gleich wieder ins Sideboard packen. Kann aber auch ein Game-Finisher sein. Also in Innistrad, vor allem in vielen Drafts und Sealed-Games, hat mir diese Karte viele Spiele gewonnen. Also dieser Effekt muss man sich überlegen. Also ist eher eine Sideboard-Karte in diesem Set. Mhm. Ich würde sie spät picken und ich würde vermuten, dass sie in den meisten Fällen auch bis relativ spät drin bleibt. Ja, weil wenig Decks werden mit dieser Karte überhaupt was anfangen können. Wenn, dann sind eher wir die, die mit was anfangen können und wenn, dann auch nur im Sideboard, von daher. Genau. Dann kommen wir auch schon zu den nächsten 2 Karten, die ziemlich gut sind in diesem Deck. Und das sind die Kelden Marauders und der Kelden Champion. Die funktionieren beide relativ ähnlich. Die Marauders sind eine 2-Mana 3-3, also schon mal richtig nice Stats, haben Vanishing 2, also kommen halt mit 2 Timecountern aufs Spielfeld. In jedem Upkeep wird einer entfernt, wenn keine mehr drauf sind, werden sie geopfert. Aber wenn die aufs Spielfeld kommen oder das Spielfeld verlassen, fügen sie Target Player einen Schaden zu. Also nicht nur ist es eine 3-3 für 2 Mana, sondern sie macht auch noch 2 Schaden. Und so ähnlich ist der Kelden Champion, eine 4-Mana 3-2 mit Haste, der hat Echo und wenn der aufs Spielfeld kommt, macht er 3 Schaden am gegnerischen Spieler. Genau, und dadurch, dass wir eigentlich immer irgendwas opfern können, also wir können Opfern immer triggern, müssen wir diese Echo-Kosten auch nicht zahlen. Richtig. Also wenn wir sie zahlen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und ja, das ist halt, das sind im Endeffekt Burn-Spells, die auch noch einen Body mit dran haben. Das wollen wir haben. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zur letzten Karte. Innocent Blood. Für ein schwarzes Mana, each player sacrifices a creature. Ja. Also wir tun das, was wir wollen. Also uns tut es nicht weh. Und dem Gegner, ja, ihm wird es wehtun auf jeden Fall. Ich meine... Und man muss so sagen, viele Effekte von uns triggern auch, wenn gegnerische Kreaturen sterben. Also stimmt. Es gibt Effekte, die triggern dann doppelt, deswegen. Und was halt auch nice ist, ist, wir spielen wahrscheinlich mit Abstand die meisten Kreaturen im Format, eben durch die ganzen Tokens, die wir haben. Das heißt, uns ist es wurscht, oder wie du schon gesagt hast, für uns ist es sogar gut, wenn wir eine Kreatur opfern. Genau. Das war dann das Agro-Tokens-Deck. Ich denke, man muss es nicht zusammenfassen. Es ist einfach sauschnell spielen, opfern, Tokens, ja. Tschüss. Einfach immer rein, immer rein. Immer rein in die Fräse. Genau, machen wir einfach gleich weiter. Das vierte Deck, Rot-Grün, Agro. Und man muss dazu sagen, Rot-Grün ist in diesem Set extrem stark. Also die, die Kombos, die man dabei rausziehen kann, und vor allem gibt es Karten, die nur für diesen Archetypen sind. Absolut. Macht es einfach enorm stark. Und allein diese drei Karten, die wir dann noch gleich erwähnen werden, sind an sich einfach gleich einfach enorm stark. Mhm. Vor allem, wenn man ihre Effekte noch benutzen kann. Ja, was kann man denn dazu sagen? Also, Land Drops sind enorm wichtig in diesem Deck. Wir wollen nach Möglichkeit nicht nur in den ersten 3-4 Zügen, sondern am besten in den ersten 5-6 Zügen immer ein Land spielen können. Das heißt, gegebenenfalls müsst ihr relativ aggressiv Mulligans benutzen. Und ich würde empfehlen, in diesem Deck tatsächlich 18 Länder zu spielen und nicht nur 17. Ein Grund dahinter ist auch, dass eben unsere Kreaturen größer sind als die von so ziemlich jedem anderen Deck in dem Format. Das heißt, wir können es uns sozusagen leisten, dass wir nicht jede Kreatur einfach nur als so eine Art One-for-One in irgendeiner Art und Weise sehen. Und was noch wichtig ist bei dem Deck, ist, dass halt das rote Removal oder die roten Schadenspells uns dabei helfen können, den Weg so ein bisschen frei zu machen. Würde ich sagen, gehen wir auch mal gleich zu den wichtigen Karten. Wobei die erste eine Rare ist, nämlich Sylvos, Rogue Elemental. Genau, das ist eine Karte für 6 Mana, 3 davon grün, 8-5 Trample und für ein grünes Regenerate Sylvos Rogue Elemental. Also er kann sehr schnell, also sehr leicht überleben und für 6 Mana, 8-5 Trample, also ich glaube, dicker geht's fast nicht. Ja, der drischt halt ordentlich rein. Genau, also wenn ihr die vorbeiziehen seht oder das First Pick, also grün ist eine schöne Farbe zum First Picken, auch für das nächste Deck, was wir dann später noch erwähnen werden, wenn man grün nimmt und vor allem die sieht, sofort nehmen. Ja, absolut. Also da kann man nichts falsch machen. Das nächste ist dann auch wieder eine richtig effiziente Kreatur, der Flinthoofbore. 2 Mana, 2/2 und er kriegt +1/+1, solange man einen Mountain kontrolliert. Da kommen eben, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die Landdrops ins Spiel. Man will schauen, dass man beide Arten von Ländern bekommt und dass man halt eben consistent die Länder spielen kann. Außerdem kann man dem Kerl für ein rotes Mana noch Haste bis zum Ende des Zuges geben. Genau, also im besten Fall ist er in Turn 2 schon eine 3/3 mit Haste und das tut weh. Ja, das tut richtig weh. Ja, dann kommen wir zur nächsten Karte. Also diese drei Karten, die wir jetzt nennen, also das war die erste. Die zweite Karte, das sind die eben, die für dieses Deck gemacht sind, praktisch. Und das ist der Curd Ape. Genau, das ist eine 1/1 für ein rotes Mana. Der kriegt +1/+2, solange man einen Forest kontrolliert. Also im Grunde genommen das Gegenstück dazu. Und kann sich zwar kein Haste geben, aber eine 2/3 für ein rotes Mana... Also enorm. Ja, das haben wir ja schon auch wieder in Shadows of Innistrad gesehen, mit einer Karte, die ziemlich unterbewertet ist, nämlich der Town Gossip Monger. Wie meinst du das? Ja, der flippt ja zu dem Mob. Das ist da auch ja eine 2/3 für im Endeffekt ein Mana. Ah ja, genau, die Karte. Ja, jetzt hatte ich gerade vergessen, was du damit meintest, aber ja, also für ein Mana, 2/3, was will man da noch? Jo. Es tut einfach weh, es ist ein guter Blocker in den ersten Turns. Der Gegner wird auch kaum darauf antworten können erstmal. Ja, also man kann es zum Beispiel jetzt als Combo nehmen. Man Turn 1 Landdrop rot, castet die. Turn 2, Landdrop green, castet eben nochmal Den Flinthoof Boar. Und tja, dann hat man beide schon draußen und GG. Ja. Turn 2, 5 Power auf dem Feld, kein Problem, gute Nacht. Der dritte in der Reihe ist der Bloodbraid Elf. Das Ding ist so gut, es ist gebannt in Modern. Oha. Also. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Gut, aber wenn man sich den Effekt anschaut, also für 4 Mana, ein Rot, ein Schwarz davon, 3-2 Haste. Rot und Grün. 3-2 Haste, allein an sich schon solide, aber der Effekt Cascade. Ja. Also wenn man, erklär mal, was Cascade ist, dann merkt man, warum das so krank ist. Wenn man den Spell castet, entfernt man Karten von oben von der Library, bis man eine Non-Land-Karte findet, die weniger kostet. Und die kann man dann spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Und, also das ist enorm stark. Ja. Also, viele wissen, glaube ich, gar nicht, wie stark sowas eigentlich ist. Wenn man für 4 Mana, also hat man praktisch ab 3 Mana und runterwärts unendlich Möglichkeiten, ja, irgendwas zu casten. Und ich meine, die 2 Karten, die wir schon genannt haben, kann man damit rausziehen. Man kann auch ein paar andere gute Karten rausziehen. Und ich meine, es ist jetzt natürlich nicht ganz so krass wie in Modern, wo man mit einem Bloodbraid Elf irgendwie, keine Ahnung, eine Liliana of the Veil oder einen Taumogolf oder so rausbekommt. Aber ich meine, selbst wenn man davon einen Curd Ape oder einen Flinthoof Boar rausbekommt, sind es immer noch deutlich mehr Stats, als man für 4 Mana haben sollte. Und das Ding selbst hat auch noch Haste. Und 3-2. Also, es ist einfach ein solider Buddy mit einem absolut gestörten Effekt. Ja, die ist richtig lächerlich, die Karte. Und ich kann jedem empfehlen, das Ding first zu picken. Rot-Grün wird wahrscheinlich, wie schon in Shadows of Innistrad, ziemlich beliebt sein. Von daher, wie wir schon erwähnt haben, fokussiert euch nicht drauf, wenn ihr die als First Pick nehmt, dass ihr in den Farben bleibt. Aber das ist wirklich so eine Karte, die ist es einfach wert, First gepickt zu werden. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch gleich weiter zur nächsten Karte. Avarax. Ja, das ist ein ganz gewiefter Bursche. 5 Mana 3-3 mit Haste. Also auch schon mal wieder ganz nett. Von den Stats her jetzt nicht on-curve oder drüber, wie die meisten von unseren anderen Sachen. Aber der ist so ein bisschen wie Squadron Hawk. Nämlich, wenn der aufs Spielfeld kommt, darf man seine Library nach einer Karte, die auch Avarax heißt, durchsuchen, die revealen und sie auf die Hand nehmen. Also ein etwas abgeschwächterer Squadron Hawk. Man holt sich nicht alle aus dem Deck praktisch, sondern eben einfach nur den nächsten und sichert sich einfach den nächsten 5er-Drop. Genau. Also wenn ihr mit diesem Deck ein bisschen mehr ins Late Game wollt, dann kann ich empfehlen, so 2 bis 3 von denen zu nehmen. Wenn ihr nur den alleine findet als einzigen, dann lasst ihn in eurem Sideboard oder so, weil dann ist der von den Stats zu Mana-Kosten her einfach nicht effizient genug. Aber sobald man 2 bis 3 hat, ist es einfach nice. Genau. Die nächste Karte, der Werbär. Der Schweinebärmann. Also, bevor wir zu der Karte selbst kommen, muss ich sagen, ich bin furchtbar enttäuscht, dass die den Flavortext von der Karte geändert haben. Denn der alte Flavortext, als der zum ersten Mal geprintet wurde, war: He exercises his right to bear arms. Oh man, diese Puns. Also, wir benutzen schon schlechte Puns wie unsere Cast-Namen, aber oh Gott, okay, machen wir weiter, bitte. Das ist ja. Okay. Ja. Das ist eine 2-Mana 1-1 und man kann sie tappen, um ein grünes zum Mana-Pool hinzuzufügen. Und er hat noch Threshold, heißt, er kriegt +3/+3, solange 7 oder mehr Karten im Friedhof sind. Genau, also das ist im Early Game ein Mana-Dog und im Late Game einfach eine saudicke Kreatur für 2 Mana. Ja, ist halt ein dicker Bär. Ein dicker Bär, ja. Ich wiederhole den Pun jetzt nicht. Genau, auch in Rot-Grün-Aggro kommen unsere Freunde Kelden Marauders und Kelden Champion wieder. Denn auch hier will man draufschlagen und Schaden machen. Und die Burschen können beides. Auf jeden Fall, braucht man nicht nochmal erwähnen. Gehen wir gleich zur nächsten Karte, der Gitu-Slinger. Ja, das ist auch schon wieder so ein Kerl. 3 Mana, 2-2. Die Stats sind auch nicht so saftig, aber er hat auch wieder Echo. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, fügt er an einer gegnerischen Kreatur oder dem Spieler selbst 2 Schaden zu. Also im Endeffekt auch wieder genau das gleiche wie die Kelden-Jungs. Genau. Nur diesmal ist es ein bisschen schwieriger, an den Echokosten vorbeizukommen, aber die 3 Mana kann man schon noch entbehren. Jo. Entbehren. Okay, nee, machen wir bitte weiter. machen wir bitte weiter. Wie du willst. mit dem Emperor Crocodile. Oh Gott, ey, ich krieg das nie wieder aus dem Kopf. Emperor Crocodile. Für 4 Mana, eins davon grün. 5/5 ist stark. Ja. Für 4 Mana. Hat aber eine Downside. Wenn man keine anderen Kreaturen außer eben ihn kontrolliert, muss man ihn leider sacrificen. Mhm. Das ist eine Karte, also da müssten wir jetzt, glaube ich, diskutieren. Das ist eine Karte, die finde ich jetzt nicht unbedingt so gut im Limited. Auch wenn das ein Deck ist, der mit dicken Kreaturen spielt. Ich glaube nicht, dass wir den länger, also langfristig beschützen können. Denn die Gegner können sehr leicht auch einfach andere Kreaturen als ihn targeten und ihn damit einfach auch entfernen. Ja, klar. Also, es kommt natürlich drauf an, was für, wie das Deck dann letztendlich aussieht. Aber grundsätzlich bin ich gewillt zu sagen, dass für unser Deck die Möglichkeit sehr oft da ist, noch eine andere Kreatur auf dem Spielfeld zu haben und die dort auch zu lassen für eine Weile. Eben weil wir die meisten Trades, dadurch, dass unsere Kreaturen so groß sind, einfach gewinnen. Ja, also gut, wie gesagt, also das ist so eine Diskussionsfrage, das ist, glaube ich, auch so eine, eher so eine Glaubensfrage. Ich würde den vielleicht picken, irgendwann so gegen Ende, wenn ich merke, okay, ich könnte noch ein paar dicke Kreaturen hinzufügen. Ja, klar. Ob er dann wirklich im Deck landet, das kommt darauf an. Also, ja, es ist ja eine Glaubensfrage. Nee, früh würde ich den auch nicht picken. Klar, vor allem das Ding ist Common. Also, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man das auch später noch picken kann. Auf jeden Fall. Gehen wir auch gleich zur nächsten Karte. Die Sentinel Spider. Das ist eine 5-Mana 4-4 mit Vigilance und Reach. Also halt einfach ein relativ guter Buddy. Vigilance ist natürlich auch immer nice, weil man will aggressiv sein, aber dann doch irgendwie vielleicht was blocken können. Und da kommt die Spider ins Spiel. Und sie hat halt natürlich auch noch Reach, das heißt gegen die Flyer, die vermutlich doch nicht nur in dem Blue-White-Flyer-Stack sein werden, hat man da einen sehr guten Blocker, der im Endeffekt größer ist als fast alle. Ja, also genau, das wollte ich auch gerade erwähnen. Die meisten fliegenden Kreaturen, die auf einen zukommen, werden nicht so groß sein, außer der Sarah Angel, aber das ist jetzt eine Ausnahme. Deswegen, der wird wunderbar die alle wegblocken können. Also natürlich nicht alle auf einmal, aber die auf jeden Fall dafür sorgen, dass nicht so viel durchkommt. Genau. Und ist das eine Common? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Lass mich mal eben nachschauen. Das ist eine Common. Also im Grunde genommen kann man auch zwei davon reinpacken und hat einfach Schutz vor zwei Fliegenden, so an sich. Ich finde das auch ganz schön, weil das ist, also ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber das kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Art Callback zu den älteren Sets. Da gab es ja die Giant Spider, die in, ich glaube, so ziemlich jedem Set von Alpha bis zur 9. Edition drin war. Eine absolut klassische Magic-Karte. Und hier füllt den Spider-Slot halt die Sentinel Spider, wenn man so möchte. Stimmt, also wenn ich so überlege, sind in jedem Set eigentlich irgendwie eine Spinne drin. Ja. Egal, ob es überhaupt ins Thema passt oder nicht. Ist in Shadows of Innistrad eine Spinne drin? Ja. Ja, klar. Ach, ja, natürlich. Oh, Jesus. Haben wir gerade eine Verschwörungstheorie aufgedeckt? Ich weiß nicht. Also, für eine Verschwörungstheorie ist das ein bisschen schwach, aber ja, was in die Richtung? Wir können ja den Werbären dazu hinzufügen. Ja. Die letzten drei Karten für dieses rot-grüne Deck sind Karten, die halt eben unsere großen Kreaturen in irgendeiner Weise unterstützen. Also da haben wir zum Beispiel Rancor, ein klassisches Enchantment, das man beispielsweise in Infect spielt, oder Boggles, wenn ich mich recht erinnere. Das gibt einer Kreatur +2/+0 und Trample, und wenn Rancor in den Friedhof gehen würde, kommt er stattdessen auf die Hand zurück. Also der kommt einfach immer wieder, kostet auch nur einen Mana, ist halt ein guter Buff. Und vor allem für einen Mana +2/+0 und Trample, also Da würde ich nicht Nein sagen, auf keinen Fall. Sollte man früh picken, also ist auch eine ziemlich flexible Karte, die in die meisten Decks rein kann. Ja, eigentlich nichts Schlechtes dabei. Die andere ist dann Reckless Charge. Das ist für ein rotes Mana +3/+0 und Haste bis zum Ende des Zuges. Genau, das ist, also nochmal zusammenfassend, Rancor ist ein Enchantment, das bleibt drauf. Reckless Charge ist eine Sorcery, ist natürlich nur für Until End of Turn. Jetzt kommt nochmal der Witz von Reckless Charge, hat Flashback. Also für drei kann man das einfach nochmal machen, wenn man es unbedingt haben will. Ja, ist gut. Also nicht umwerfend, aber ist eine Common. Könnt ihr wahrscheinlich auch irgendwann spät noch picken, um halt euer Deck so ein bisschen auszurunden. Und das letzte Enchantment in der Dreiergruppe ist dann noch Elephant Guide. Für 3 Mana kriegt eine Kreatur +3/+3 und wenn die Kreatur stirbt, kriegt man einen 3/3 Elephant Token. Also absolut guter Trade. Also die wird gebufft und selbst wenn man damit blockt, also im Grunde genommen, man will traden, kriegt man trotzdem noch Value raus, indem einfach eine 3/3-Kreatur auftaucht. Genau. Das ist ja so wie bei Griffspoon, da hatten wir das Prinzip schon mal erwähnt. Enchantments sind üblicherweise nicht so gut, weil sie halt ja Card Disadvantage sind, sobald die Kreatur weg ist. Aber sowohl Rancor als auch Elephant Guide umgehen das. Rancor, indem es zurück auf die Hand kommt, und Elephant Guide, indem es dir noch eine Kreatur gibt. Genau. Dazu, Rancor ist eine Uncommon, das heißt, ihr solltet sie auf jeden Fall möglichst, wie gesagt, früh picken und damit einfach die anderen Leute sie nicht rausholen. Aber Elephant Guide ist jetzt eine Common, das heißt, ihr könnt sie auch später dazu holen. Absolut. Aber auf jeden Fall auf Rancor und Reckless Charge konzentrieren, in dem Fall. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem letzten Deck für heute und das ist Green-White. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, da anfangs was zusammenzusuchen, aber irgendwie ist es dann doch zusammengekommen, nämlich es ist Green-White Enchantments. Also man spielt halt hauptsächlich mit Enchantments, also man muss dazu sagen, also die erste Karte, wir wollen eigentlich nicht auf Mythics eingehen, aber diese eine Mythic ist für dieses Deck gemacht und man sollte sie auf jeden Fall nehmen. Oh ja. Ich rede von der Argothian Enchantress für 2 Mana 0/1 mit Shroud, also sie schützt sich auf jeden Fall erstmal selber und immer wenn man ein Enchantment castet, zieht man eine Karte. Jo. Und wir spielen auch ein bisschen mit Card Draw, was heißt ein bisschen? Dieses Deck spielt auf jeden Fall mit Card Draw und starken Card Advantage in dem Fall. Und die unterstützt uns auf jeden Fall in unserem Vorhaben. Ja klar, also die ist wichtig. Man kann dieses Deck auch ohne sie spielen, aber wenn man die hat, dann kann man mit diesem Deck auch einfach gewinnen. Sagen wir es mal so. Man kann damit gewinnen. Oder es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dann gewinnen wird, sagen wir es so. Ja, genau. Aber dann machen wir auch gleich weiter. Wie gesagt, das ist eine Mythic. Sehr unwahrscheinlich, dass ihr sie kriegt. Aber wenn ihr sie kriegt, um Gottes Willen, draftet bitte diesen Archetypen. Oh ja. Genau, den Sylvan Library. Oder die Sylvan Library. Was für eine Karte. Okay, boah. Leg los. 2 Mana Enchantment. Am Anfang von seinem Drawstep darf man 2 zusätzliche Karten ziehen. Wenn man das macht, wählt man 2 Karten, die man in diesem Zug gezogen hat. Also von denen insgesamt 3. Und packt die zurück oben aufs Deck. Oder man zahlt 4 Life für jede Karte und kriegt sie in die Hand. Das heißt, im Endeffekt ist Sylvan Library ein Brainstorm in jedem Zug, wo man, wenn man will, auch noch die Karten behalten kann. Also auch ziemlich viel, also ziemlich krasses Top-Deck-Manipulating. Dadurch, dass man auch sagen kann, okay, die brauche ich jetzt nicht, ich kann sie einfach später ziehen, spar mir einfach die 4 Leben oder ich will unbedingt jetzt alle haben und nutzt einfach diese 8 Leben. Ja. Klug, in dem Fall. Eben. Und man hat Enchantment Synergy in dem Deck. Man hat viel Card Draw in dem Deck. Und dazu eben noch die Card Selection zu bekommen. Und die Option, noch mehr Karten zu ziehen, wenn man will, ist einfach so nice. Also, wenn ihr über die stolpert, wenn ihr schon seht. Also, sagen wir mal, jetzt draftet jetzt erstes Booster, Agothian Enchantress. Ihr wisst sofort, okay, ich gehe auf Enchantments. Und dann zweites Booster, Sylvan Library. Das ist der Traum. Ja. Boah. Ja, bitte. Bitte macht es. Das wäre ja, naja. Machen wir lieber weiter, bevor hier noch was passiert. Ja. Bevor der Werebär wieder kommt. Nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ja, dann gibt's noch ein paar andere Karten für diesen Archetypen, die zum Glück nicht rare sind. Da haben wir nämlich einmal die Yevimaya Enchantress für 3 Mana 2/2 und die kriegt +1/+1 für jedes Enchantment auf dem Battlefield. Und für 2 Mana, für 3 Mana 2/2 ist auch immer solide. Und wenn die noch dicker werden kann, wenn man Enchantments hat und man spielt mit Enchantments, warum nicht? Ja. Also. Und wo wir schon bei dicken Kreaturen sind, die Ancestral Mask, auch 3 Mana, ist selbst ein Enchantment und die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 für jedes andere Enchantment auf dem Spielfeld. Also wenn man die auf die Yavimaya Enchantress draufpackt, ist es ja okay, dann ist es ja ein Circle aus Buffs. Ja, kommt das hin. Das kommt hin, ja. Und um den Enchantress-Archetypen spielbar zu machen, damit er sich eben nicht nur auf Mythics verlassen muss, gibt's noch die Mesa Enchantress. 3 Mana, 2 davon weiß. Immer wenn man einen Enchantment-Spell spielt, darf man eine Karte ziehen. Also im Endeffekt wie die Argothian Enchantress, nur ohne Shroud und ein bisschen teurer. Ja, und das ist ein Uncommon. Also man wird die auf jeden Fall picken. Ja. Auch öfters vielleicht. Und andere Decks wollen die gar nicht so sehr. Das heißt, das ist tatsächlich eine von den Uncommons, die man womöglich auch später im Draft bekommen wird. Also wir selbst, wenn wir sie in unserem Pack sehen, dann nehmen wir sie natürlich mit. Aber es ist gut möglich, dass man ein Pack kriegt, schon relativ spät, wo die noch drin ist. Genau, und ja, für unser Deck einfach ein Must-Have, ganz genau. Klar. Und dann kommen wir zurück zu 2 Karten, die wir vorher schon genannt hatten, oder eigentlich 3, nämlich Rancor, Faith's Fetters und Pacifism. Alle 3 sind Enchantments, alle 3 machen was, 2 davon dienen im Endeffekt als Removal, aber die zählen natürlich zu unserem Enchantment-Zeug dazu. Also Kreaturen werden größer und wir ziehen Karten. Ja, also das ist gute Synergie einfach in dem Archetypen und sehr leicht zu kriegen auch. Also man kann, wenn man, also das ist, finde ich, ein Archetyp, wenn man den draften will und es ist kein anderer zufällig auf dem Tisch, der das auch draften will unbedingt, es ist ein, auf den kann man sich fast schon zwingen. Also das ist sehr leicht drauf zu kommen, weil... Ein bisschen, ja. Aber es gibt einfach eben diese Mesa Enchantress zum Beispiel eben, die kein anderer haben will und dadurch kann man sehr leicht drauf kommen. Genau. Und wo wir schon bei Karten sind, die kein anderer haben will, der Monk Idealist ist da ein ganz gutes Beispiel, ist eine 3-Mana 2-2, von den Stats her auch jetzt nicht umwerfend, aber wenn der ins Spielfeld kommt, kriegt man ein Enchantment aus seinem Friedhof auf die Hand zurück. Und ja, warum nicht? Also wenn man eins verloren hat, wie zum Beispiel eben Faith's Fetters, glaube ich, dass man irgendwas verloren hat eben. Oder die Ancestral Mask. Oder Ancestral Mask, ja. Kann man sie einfach wiederholen. Jo. Warum nicht? Und ein anderes Enchantment, das sehr wichtig ist, das auch in der Legacy-Version von Enchantress gelegentlich gespielt wird, ist Abundant Growth. Das ist für ein grünes eine Landverzauberung. Und wenn das aufs Spielfeld kommt, zieht man eine Karte. Und das Land hat, man kann es tappen, um ein Mana von einer beliebigen Farbe zu seinem Mana-Pool hinzuzufügen. Und ich denke, da können wir dann auch gleich auf ein Nebenthema für dieses Deck kommen, nämlich das Honden-Subtheme. Ja, das sind diese 5 Schreine in den 5 Farben, die man hat. Und im Grunde genommen hat jeder Schrein einfach einen Effekt für sich, der besagt, für jeden Schrein auf dem Spielfeld passiert X. Genau. Grundlegend. Und jetzt kommt der Witz. Dadurch, dass er selber ein Schrein ist, aktiviert sich der Effekt für sich selbst natürlich. Und wenn man mehrere Schreine hat, aktivieren sich die Effekte natürlich mehrfach. Genau. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Schwarz-Weiß, also die schwarz-weißen Schreine. Der weiße Schrein besagt, dass man 2 Leben bekommt für jeden Schrein in jeder Upkeep. Mhm. Sind auf jeden Fall schon mal safe 2 Leben. Hat man noch den schwarzen auf dem Spielfeld, der besagt, dass der Gegner für jeden Schrein discarden muss. Hat man praktisch, schon wenn man nur die 2 auf dem Feld hat, 4 Life-Gain in jedem Upkeep und 2 Discard für den Gegner genau. In jedem Upkeep. Und das Schöne ist halt, dass diese Honden nicht besonders effizient sind vom Mana her. Also andere Decks wollen die wahrscheinlich nicht haben. Und dadurch, dass wir Abundant Growth bekommen, wenn wir von dem, sagen wir, 3 Kopien oder so kriegen, was nicht unmöglich ist, das Ding ist eine Common, dann können wir es uns echt leisten, relativ aggressiv diese Honden zu picken. Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand tatsächlich gesagt hat, dass die Dinge so ein bisschen, also zu der Zeit, wo sie Standard Legal waren, wie Planeswalker heute sind. Nämlich, im Endeffekt, eine ist jetzt nicht umwerfend, aber sobald man 2 von den Dingern draußen hat, wie du schon gesagt hast, ist es einfach krasse Value und der Gegner kann üblicherweise da nicht schnell genug damit handeln. Ja, also jeden Zug 2 Karten abwerfen zu müssen und der Gegner kriegt immer wieder 4 Leben, also jetzt als Beispiel für Schwarz-Weiß, ist einfach enorm stark. Wir können uns mal anschauen, was die Rote macht, wenn wir die mal kurz raussuchen. Die macht, wenn ich mich recht erinnere, Schaden an einer Kreatur oder einem Spieler, der gleich ist mit der Anzahl an Schreinen, die man kontrolliert. Und sagen wir mal, man hat dann auch wieder 2 Schreine draußen, sind das jeden Upkeep 2 Schaden, die man verteilen darf. Und im besten, also im schlimmsten Fall, wenn man kein richtiges Ziel hat, nimmt man einfach den Gegner. Jo. Also. Ist halt einfach nice. Und genauso beim Blauen, typisch blau. Für jeden Schrank zieht man eine Karte. Und genau das wollen wir. Ja. Einfach solide. Und das sind Enchantments noch nebenbei. Also genau. Das ist perfekt eigentlich für dieses Deck. Vor allem, wenn man dann noch diese Karten zieht. Also wenn ihr seht, dass die Schreine offen sind und ihr habt schon ein paar Abundant Growth bekommen, können wir euch auf jeden Fall empfehlen, euch das als Subtheme zu überlegen für das Deck. Kann verdammt gut funktionieren. Auf jeden Fall. Also selbst wenn ihr zum Beispiel, ihr spielt ja Grün-Weiß, selbst wenn ihr Rot-Schwarz kriegt, sind die überhaupt nicht eure Farben, aber trotzdem könnt ihr die spielen, die Schreine. Eben. Also die Effekte sind immer noch stark genug. Genau. Wenn ihr sie triggern könnt. Und dann haben wir noch zwei Enchantments zum Abschluss, die halt einfach gut sind in dem Deck. Da haben wir einmal Armadillo Cloak. Ist ein 3-Mana-Enchantment, halt eins, ein grünes und ein weißes. Und die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2, Trample und, ich sag mal, Pseudo-Lifelink. Also, es funktioniert wie Lifelink, aber es benutzt nicht das Keyword Lifelink, was zum Beispiel bedeutet, dass man es mit Lifelink stacken könnte. Heißt, wenn du eine Kreatur hast, die mit Enchantment eine 4-4 ist, die selbst schon Lifelink hat, dann würde man pro Angriff 8 Leben bekommen. Das ist saftig. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und das zweite Enchantment, was auch noch sehr gut ist für dieses Deck, ist das Seal of Cleansing. Genau, das Ding ist ein 2-Mana-Enchantment und man kann es opfern, um ein Artefakt oder Enchantment zu zerstören. Genau, also es ist einfach für 2 Mana erstmal ein Enchantment, was einem eben unterstützt. Dadurch, dass man Enchantment gespielt hat, man hat Enchantments-Buffs, die Kreaturen. Und wenn der Gegner meint, hey, ich habe auch Enchantments, nö, ja. Hast du nicht. Genau, und oder wenn man so einen richtig lustigen Gegner hat, der eine Mana Crypt gezogen hat, dann kann man zu der Mana Crypt auch erstmal gute Nacht sagen. Ja, und man muss dazu sagen, dadurch, dass wir auch noch was haben, eben diesen Monk Idealist war es, glaube ich, genau. Können wir die wiederholen. Also es ist eigentlich so ein indirekter, wiederholbarer Removal für Artefakte und Enchantments. Falls man sieht, dass der Gegner da extrem drauf geht, warum auch immer das tun sollte. Wer weiß. Naja. Aber gut, das war es im Endeffekt schon von den ersten 5 Archetypen von Eternal Masters. Nächste Woche bringen wir euch die nächsten 5 in Enemy Colors. Genau, da werden wir auch noch länger drüber diskutieren. Man muss dazu sagen, das sind jetzt nicht die schwächeren Kombinationen, wie das eigentlich fast immer üblich ist, dass die Enemy Colors nicht so gut miteinander arbeiten. Deswegen könnt ihr euch sehr darauf freuen, was wir euch nächste Woche noch erzählen werden. Absolut. Dann würde ich mal sagen, schließen wir das jetzt ab. Wir trinken unseren Humpen leer und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.